am Start, oh stark allein, gib deine Hand in meine Hand, in unsere Erde wie dein Land. Dort steht am Quai der Panzerkreuzer Aurora, eh all die Gräber der frühen Revolution. Und Frieden, wenn es geht. Gegen den Hunger, die Angst und alle Kriege. Die rote Fahne und das gemeinsam starten.